Erster, passt auf, dass ihr eure guten Taten nicht vor den Menschen tut, nur damit sie euch sehen, denn sonst bekommt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Zweiter, wenn du also Almosen gibst, mache es nicht öffentlich bekannt, wie die Heuchler es in den Synagogen und auf den Straßen tun, damit die Menschen sie loben. Ich sage euch wirklich, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Dritter, wenn du aber Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Vierter, damit deine Spende geheim bleibt, wird dein Vater, der auch das Verborgene sieht, dich belohnen. Fünfter, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler sein, denn sie beten gerne in den Synagogen und an Straßenecken, damit die Menschen sie sehen. Ich sage euch wirklich, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Sechster, du aber, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, dann wird dein Vater, der auch das Verborgene sieht, dich belohnen. Siebter, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht viele unnötige Worte machen wie die Heiden, denn sie glauben, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Achter, seid ihnen also nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn darum bittet. Neunter, ihr sollt also so beten, 10. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll heilig gehalten werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Elfter, gib uns heute unser tägliches Brot. Zwölfter, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die uns etwas schulden. Dreizehnter, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Vierzehnter, denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Fünfzehnter, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Sechzehnter, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht traurig aussehen wie die Heuchler, denn sie verändern ihr Aussehen, damit die Menschen sehen, dass sie fasten. Ich sage euch wirklich, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Siebzehnter, du aber, wenn du fastest, öle dein Haar und wasche dein Gesicht. Achtzehnter, damit die Menschen nicht sehen, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Dann wird dein Vater, der auch das Verborgene sieht, dich belohnen. Neunzehnter, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Zwanzigster, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerstören und wo keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 22. Das Auge ist das Licht für den Körper. Wenn dein Auge klar ist, wird dein ganzer Körper hell sein. 23. Wenn dein Auge aber schlecht ist, wird dein ganzer Körper dunkel sein. Wenn also das Licht in dir selbst dunkel wird, wie groß muss dann die Dunkelheit sein? 24. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, und auch nicht um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung? 26. Seht die Vögel am Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und sie sammeln nichts in Scheunen, doch euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 27. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur ein kleines Stück verlängern? 28. Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und spinnen nicht. 29. Ich sage euch aber, nicht einmal König Salomo war in all seiner Pracht so schön gekleidet wie eine von ihnen. 30. Wenn Gott aber das Gras auf dem Feld, das heute da ist und morgen verbrannt wird, so schön kleidet, wird er dann nicht viel mehr für euch sorgen, ihr Menschen mit wenig Glauben? 31. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, oder was sollen wir anziehen? 32. Um all diese Dinge kümmern sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. 33. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch all das andere auch gegeben werden. 34. Macht euch also keine Sorgen um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Probleme.